Schriften zur Neuorganisation der Gesellschaft von Dr. Martin Luther. Ein Ratschlag, wie in der christlichen Gemeinde eine beständige Ordnung solle vorgenommen werden, oder Bedenken, wie jetziger Zeit Aufruhr zu stillen wäre. Ein Ratschlag von Dr. Martini Luther, wie man eine beständige Ordnung in der christlichen Gemeinde anfangen und vollenden soll. Dieweil uns dieser letzte Aufruhr also gewitzigt hat, dass man genugsam findet, was für Unrat daraus kommt, so man nicht darein sieht, dass des gemeinen Mannes Gemüt so viel wie möglich gestillt und einträchtig sei. So ist es vonnöten, dass man nicht allein mit Gewalt dazu tue, wie es jetzt schon gehet, sondern auch mit Vernunft. Denn eitel Gewalt ohne Vernunft kann nicht bestehen und behält die Untertanen in ewigen Hass wider die Obrigkeit, wie alle Historien uns anzeigen. Nun kann man nicht leugnen, dass in dem Pöbel von vielen Jahren her Unlust erwachsen und böser Wahn gefasst ist, wegen dem unehrlichen Leben des geistlichen Standes. Und da man den geistlichen Stand nicht bessern wollte, sondern mit Trotz wieder alle Billigkeit verteidigte, ist aus dem Wahn ein solcher Jammer entstanden, wie er nun leider vorhanden ist. Darum ist erstlich der geistliche Stand zu reformieren, oder der Stift wird aus den Herzen nicht kommen. Hier ist an dem Hauptstück am ersten anzufangen, nämlich an der Messe, dass die mit einer christlichen und einträchtlichen Weise vorgenommen werde, darüber Gott und Menschen Gefallen und Genüge haben mögen. Die Weise aber muss aus dem göttlichen Wort genommen werden, ohne welches keine Ordnung einig und beständig ist, sintemal nicht so gewaltig allen Menschen den Mund stopft und das Herz stillet, wie das göttliche Wort. Menschenworte richten gewisslich Sekten und ungleiche Weise an, wie man vor Augen sieht in aller Welt. So ist offenbar und können die Geistlichen selbst nicht leugnen, wie in aller Welt so schrecklicher Greuel und greulicher Missbrauch mit dem hochwürdigen Sakrament von unseres Herrn Jesu Christi Leib und Blut im Schwang gehet. Nämlich der große grausame Missbrauch, welchen auch die Vernunft ohne Schrift erkennt und verdammt, dass ein lauter Jahrmarkt und Hantierung aus dem heilsamen Sakrament gemacht wurde, da man verkauft hat Christum, Heiligen Geist, Gnade, Leben, Himmel, Vergebung der Sünden und Erlösung von der Hölle. Ja, auch wenn von einem seine Sau krank ist oder jemand einen Groschen verloren hat, oder sonst ein kleines Unglück widerfährt, das wird alles versucht durch die Messe mit Geld abzuwenden. So, dass die Messe eine Kaufmannschaft wieder allerlei Unglück auf Erden zu erlangen suchte. Bei der Messe wurde jeder akzeptiert, der einen Groschen oder einen halben bot, unabhängig davon, ob er fromm oder böse war. Der Kauf stand jedem offen, ungeachtet des Glaubens, der Liebe und aller Ehre Gottes und der Seelenheil. Denn ob vielleicht unter 100.000 einer oder etlicher mehr möchten gefunden werden, die um Gottes Willen Messe hielten, so sind doch die anderen und dazu der ganze gemeine Stand in dem Missbrauch geraten, dass wo nicht Geld da wäre, keiner der Messe achtete oder jemanden damit zu helfen gedachte. Denn dazu sind Klöster und Kirchen gestiftet, in welche man allein aus dem Grund geht, als dass man durch die greuliche und lästerliche Kretschmerei göttlichen Dienst und der Messen den Bauch ernähre und gute Tage habe. So ist es und nicht anders. Das kann niemand leugnen. Zudem sieht man, dass diese Kretschmerei und der Gelderwerb an Christi Blut nicht von frommen und armen Leuten begonnen wurde, sondern von der Mehrheit der Geistlichen. Diese liegen in fleischlicher Unreinigkeit, wie es Paulus nennt, liegen auch in öffentlicher Hurerei, Ehebruch und allen anderen Schanden, viele sind auch Trunkenbolde und voll frevelhafter Untugend, dazu unter dem Schein und Schutz geistlichen Standes ungestraft in all solchem Leben. Sie gehen also frech und unrein voll Zweifel zum Altar, das ist in ihre Kaufbude, um zu handeln, zu martern, zu verkaufen und den lieben Christum zu vertauschen. Wenn sonst kein Greuel auf Erden wäre, wäre dieser allein genug, dass Gottes Zorn uns mitführe, wie mit Sodom und Gomorra. Und zwar hat sich Gottes Wirken in diesem Aufruhr wohl bemerkbar gemacht, so wir sollten die Augen auftun, da sich der Jammer an den Geistlichen und um der Geistlichen Willen angehoben hat. Diese Geistlichen treiben solchen Greuel. Das ist danach an die Obrigkeiten gekommen, welche solchen Greuel schützen und zulassen. Und zuletzt, wie eine gemeine Strafe zu tun pflegt, an dem Pöbel ausgegangen, der solchen Greuel auch gefolgt ist und ihm gedient hat. Da ist noch kein Ende in Sicht. Dazu ist es auch zu besorgen, dass es ein Fuchsschwanz sei gewesen, und wo man noch nicht dazu tun würde, solchen öffentlichen bekannten Greuel abzutun, sondern frech und gleichsam Gott zum Trotz den handhaben und dulden, dort wird Gott seine eiserne Rute hernach folgen lassen. Der Halben ist zu raten, dass man alle Messen mit einem endlichen Urteil abtue und nicht vornehme, sie zu behalten und mit Flickerei einer gleißenden Reformation zu bessern. Denn wo die Messe wie jetzt bleiben sollte, ist es unmöglich zu verhüten, dass sie nicht zu einer Kretschmerei geraten sollte. Sintemal dazu nicht andere verordnet werden, die der Messen pflegen, als dann sein und sein müssen eitel Müßiggänger, die dem Wort und Nächsten zu dienen nicht Amt haben, dazu doch Christus dieses Sakrament eigentlich eingesetzt hat. Wo aber Müßiggang ist, da folgen alle Last danach, dass der Sachen hier nicht kann geraten werden. Man lege denn den Messpfaffen des Wortes Amt auf. Welche das nicht vermögen, dass die auch nicht Messe halten sollen. Sonst wird und ist des unnützen Volkes zu viel. Und weil sie fast eitel Bauchdiener und Müßiggänger sind, die niemanden dienen, sondern lassen sich dienen, höret das Ärgernis und der Verdruss Gottes und der Menschen nicht auf. Wenn wir dieses Hauptstück recht geordnet hätten, so wäre dem anderen allem, als das daran hänget, leichtlich zu raten. Will man aber hierzu nichts tun, so wollte ich ungern zu den anderen Ordnungen raten. Denn hier ist vergebliche und eitel verlorene Mühe, die doch zerbrochen wird durch die Messhantierung. Man muss die Quelle des Greuels stopfen, sonst werden die Flüsse und Bäche nicht austrocknen. Über das alles ist die Messe in einem noch höheren Greuel und Missbrauch. Denn wenn sie gleich ohne den äußerlich groben Missbrauch keine Kretschmerei wäre, sondern gar um Gottes Willen gehalten würde, doch weil sie aber als ein Opfer und Gutwerk gehandelt wird und nicht ein Gedächtnis unseres Herrn Jesu Christi, wie er sie eingesetzt hat, würde auch darauf gebaut der Christen gewissen, als ob sie dadurch selig sollen werden. Weil sie in der Messe Christum opfern, wird dadurch der Glaube vertilgt und das einige Opfer, das sich Christus einmal für uns selbst geopfert hat, vergessen und verachtet, dessen man doch in der Messe mit hohem Fleiß gedenken soll. Den Glauben aber zu vertilgen und ein eigennütziges Werk und Opfer aus einem göttlichen und allgemeinen Schatz der Seelen zu machen, ist eine solche Verheerung und Greuel, dass sie keines Menschen Herz begreifen kann. Darum ist es vonnöten, in diese Sache mit Ernst und Eile zu sehen, ehe Gott uns übereilet mit seinem Zorn. Wenn man sagen wollte, es sei auf dem Reichstag zu Worms durch kaiserliches Mandat beschlossen, man solle bleiben bei altem christlichen Brauch und Gewohnheit, so ist es offenbar, dass in demselbigen Mandat gar nichts von dem Missbrauch der Messen befohlen wird. Wenn man doch, wie gesagt, denselbigen Missbrauch wohl weiß und sich gleichwohl stellet, als sehe man den nicht und überhüpfet den, als ging er uns nichts an, damit wird Gott gleichwohl aufs Höchste verachtet und seine Ehre vergessen. Darum auch aus Haltung solch kaiserlichen Mandat solcher Jammer gekommen ist, dass gleich wie sie Gottes vergessen, seine Ehre verachtet und ihn erzürnt haben, wiederum geistliche und weltliche Obrigkeit in solche Verachtung und Hass gekommen und noch täglich darin sind und auch je länger, je tiefer da reinkommen, dass nimmermehr Gutes daraus werden kann, wie denn der Aufruhr angefangen und angezeigt hat. Somit ist also der Spruch Gottes erfüllt aus dem 1. Könige Kapitel 2. Wer mich ehret, den ehre ich wieder. Wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. Deshalb ist das wormische Mandat nicht ausreichend, um eine gute Ordnung zu erhalten, weil es solche öffentliche Untugend und Gräuel verachtet und gehen lässt und tut nicht zur Förderung göttlicher Ehre und Ablegung der Lästerung und Schändung seines Namens. Und wenn die Messe recht geordnet wäre, so ist es danach vonnöten, dass man gute fromme Prediger habe. Hier wird es an Personen liegen, welche man in den Schulen und Universitäten aufziehen muss. Darum ist auch die Reformation der Schulen und Universitäten vonnöten, dass man da keine Kosten noch Mühen spare. Das bedarf auch besonders guten Bedenkens. Denn wo die Schulen nicht gut sind, in denen man die Personen zeugen und erziehen soll, da wird auch kein Gottesdienst ordnungsgemäß ablaufen. Aber derer wird sich vielleicht das Reich nicht annehmen. Daher soll sie eine jegliche Herrschaft in ihrem Lande versorgen. Es ist aber Not und der höchsten Artikel einer. Was aber aus Stiften, Klöstern und Bistümern zu machen sei, weiß ich nicht zu raten. Sollten sie so bleiben, so dienen sie Gott nicht und warten des Wortes nicht. Sollten aber die Bischöfe visitieren, wie ihr Amt ist, so können sie des Standes nicht gewarten. Das ist aber zu bedenken, dass, weil sie den Namen und Stand eines Bischof, Abt, Dechant führen und doch nicht ausrichten, sondern weltliche Herren sind, dass sie auch zu großer Schmach und Unehren Gottes in dem Stand sind und es tausendmal besser wäre, dass sie sich in weltlichen Stand wandeln ließen und dass solche Güter vom Reich zu Lehen genommen und denen gegeben würden, die des würdig erfunden. Wie es sonst geschieht, wenn eine Herrschaft losstirbt. Denn es ist doch nichts anderes, als dass durch das Evangelium die Bischöfe alle lossterben und den Stiftern oder dem Reiche heimfallen. Denn die Namen Bischof, Abt, Propst, Dechant, Scholastikus, Kantor, Kanonikus, Vikarius, Diakon weisen wohl aus, was für Amt solche Leute haben sollen. In weltlichen Höfen und Ständen sind solche Namen und Ämter nicht. Psalm 33, Vers 11. Der Rat des Herrn bleibt ewiglich.